Und wir müssen das einfach wissen, dass die Nachrichten, die wir sehen, die wir hören im Radio, die eben aus den Mainstream-Medien kommen, ganz klar gesteuert sind im westlichen Interesse, also im Interesse der US-Administration. Entspricht absolut deiner Analyse, wenn ich an die Struktur, an dein Dreieck denke, wie politische Struktur in dem herrschenden System aufgebaut ist, dass die Medien eine steuernde Funktion unter den, ich sag mal, dem Geldadel haben, in Richtung Politik, um nur das rauszulassen, was in das System reinpasst, also von einer freien Presse. Ja gut, das ist natürlich jetzt auch eigentlich ein sauberer Durchlauf gewesen seit 1933, unter dessen Rechtsstatuten wir ja verfassungsrechtlich immer noch sehr stark tangiert sind. Und deshalb bin ich ja auch für eine dringende Entnazifizierung, speziell auch in Deutschland, weshalb wir zurück müssten wieder auf eine Verfassung, die zumindest den Namen verdient. Und ich nehme ja mal die 1919er Weimarer Verfassung. Was dann mit der aktuellen Gehirnverschmutzung stattfindet. Mhm. Deswegen ist natürlich die Gehirnwäsche vielleicht sogar etwas ausgesprochen heilsam. Entdogmatisieren. Ja. Jetzt würde man vielleicht aus dem System hier sagen, vorhalten, Herr Popp, jetzt werfen Sie mal einen Blick ins Grundgesetz. Wir haben doch Pressefreiheit. Ja, also wenn man sich ansieht, wie natürlich das Grundgesetz zustande gekommen ist, dann ist das letztendlich natürlich eine Aufsattelung des damaligen bestehenden Systems, was Carlo Schmitt sehr deutlich in seiner Grundsatzrede 1949 auf den Punkt brachte, indem er das Provisorium-Grundgesetz deutlich hervorhob. Das Provisorium, was wir heute noch im Artikel 146 finden, wo drin steht, sinngemäß, dieses Grundgesetz verliert in dem Tag seine Gültigkeit, wenn das deutsche Volk sich in einer freien Entscheidung nach einer friedlichen Zusammenführung eine Verfassung gibt. Also hier sind mehr Fragen, die sich öffnen als Antworten. Insofern ist das Grundgesetz, was ich sehr schätze übrigens in den meisten Bereichen, an vielen Fällen eben halt nicht so, wie wir es glauben. Wir brauchen nur mal den 139er Artikel Grundgesetz sehen, wo die Befreiungsgesetze des Nationalsozialismus drinstehen, wo es heißt, diese Gesetze bleiben vom Grundgesetz unberührt. Also es sind auf jeden Fall alliierten Vorbehalte. Das heißt, und wenn man sich dann mit den Morgenthau-Plan beschäftigt oder mit den Dingen, die eben halt auch die Pressefreiheit damals beschrieben und sich dann mit der heutigen Entwicklung auseinandersetzt, dann erkennt man schon sehr deutlich gewisse Parallelen und man braucht da nicht wirklich sehr tief ins Thema einzusteigen, um zu sehen, was läuft.